Okay, Psalm 19 is where we'll be. Psalm 19 ist unser Textabschnitt für heute Abend. And before we even start, und bevor wir damit beginnen, this is the beginning of something very special this week. Jetzt ist eigentlich der Anfang für etwas ganz Besonderes diese Woche. Now think about it. Most of you are here for the week, right? Die meisten von euch sind jetzt eben da für den Rest der Woche. And when I got the phone call coming up here, Pastor Rob says, "Please, can you speak tonight?" Und als mich Pastor Rob angerufen hat und gebeten hat, bitte könntest du heute Abend einspringen und sprechen? And right away I shifted into another gear. Dann bin ich gleich mal in einen anderen, habe ich einen anderen Gang geschalten. Not only in my car, but also in my brain and in my heart. Also nicht nur mein Auto, sondern auch mein Herz und meine Gedanken, mein Hirn. And it was like, okay, Father. What is it? Und ich habe gesagt, okay, Vater, was ist es? And you know, I really believe God wants to speak to everyone this week. Und es ist folgendes, dass ich glaube, dass Gott wirklich zu jedem Einzelnen in dieser Woche sprechen in möchte. A very personal and a very special way. In einer sehr persönlichen und in einer ganz einer besonderen Art und Weise. And it's interesting in my morning devotions. Und interessanterweise in meinen Morgenandachten. And I open up my e-sword and I read those devotionals like clockwork every morning. Da öffne ich mein e-sword Programm und lese da diese Andachten. It's the computer program, it's the Bible program. And I cannot believe how specific God has been through them. Und ich kann gar nicht glauben, wie spezifisch Gott zu mir gesprochen hat durch diese Andachten. Now, let's read a few verses here. Und wir möchten hier ein paar Verse lesen. I couldn't believe how specific this was. Ich konnte es gar nicht fassen, wie das in mein Leben hineingesprochen hat. It says in Psalm 19, verse 1, Psalm 19, Vers 1. The heavens tell of the glory of God, and the skies display his marvelous craftsmanship. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Day after day they continue to speak. Night after night they make him known. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Now this is interesting. They speak without a sound or a word. Their voice is silent in the skies. Ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Yet their message has gone out to all the earth and their words to all the world. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Now, as you were driving here today, also als ihr heute hierher gefahren seid, did anybody, as you saw those mountains, hat irgendjemand lake, von euch, als ihr diese Berge sah oder den See, did you go into depression? Seid ihr depressiv geworden? Like, oh, so, seid ihr zerfallen? Oh, I just, oh, that looks horrible. So, das sieht ja scheußlich aus. Did anybody? Ist irgendjemand so gegangen? Als ich dieses Grün da gesehen habe. You know, you get off the highway and you come down that hill and you see the lake. Man fährt eben von der A1 ab und man fährt den Berg runter und sieht den Traunsee vor sich liegen. It's like you want to drive right into it. Also man möchte direkt hineinfahren in den See. But automatically something happens and I just smile. Aber irgendwas passiert und ich habe einfach zu lächeln begonnen. Because that's the glory of God. Weil das die Herrlichkeit Gottes ist. And just as you look out here at these mountains. Und genauso wenn man hier raus sieht auf die Berge. There's a few here. This is your first time here. Und ich weiß, für manche ist es das erste Mal, dass sie da sind. Raise your hand if it's your first time. Wer ist denn zum ersten Mal da? Yeah, quite a few. Yeah, give him a big hand. And some of you, I don't know about you, but when I first got here. Und manche von euch, also ich weiß nicht, mir ist es zumindest beim ersten Mal so gegangen. Vor 4 Jahren war das. When I looked out in the morning, because I came at night. Als ich das erste Mal in der Früh raus sah, denn ich kam am Abend. I just opened the window. Und ich habe das Fenster geöffnet. And my jaw, I couldn't get it back up. Und ich habe meine Kinnlade kaum wieder hochgekommen. Unbelievable. Es war unglaublich. And when you see that, you see the glory of God. Und wenn man das sieht, dann sieht man die Herrlichkeit Gottes darin. And it speaks a message. Und das die predigt zu uns. And you see, God has a message that he speaks to the world. Und Gott hat eine Botschaft, die er an die Welt richtet. And he does that through nature. Und das macht er durch die Natur. And that's why people love nature. They don't even realize it, but that's why. Und deswegen lieben Menschen die Natur, obwohl sie gar nicht wissen, warum eigentlich. But then you read in Revelations 2 and 3, God also speaks to the church. Aber dann liest man in Offenbarung 2 und 3 auch, dass Gott zur Gemeinde spricht. Because every church has a personality all its own. Weil jede Gemeinde ihre eigene Persönlichkeit besitzt. And every one of you make up the personality of our church. Und jeder einzelne von euch trägt bei zu dieser Persönlichkeit unserer Gemeinde. And I really thought about this yesterday. Und ich habe gestern erst darüber nachgedacht. As I was with Roshan and Paul. Wie ich mit Roshan und Paul war. Raise your hand, these two guys right here. Die great guys. Hier vorne aus Frankreich. And they're not from France. Die sind nicht aus Frankreich. They're from West Palm Beach, Florida. Sie sind aus Florida eigentlich. And they went to school with a young girl. Und sie waren in der Schule mit einem jungen Mädchen. That was in my church that I pastored in West Palm Beach 15 years ago. Das in meiner Gemeinde war vor 15 Jahren eben in West Palm Beach. But the amazing thing. Aber das Erstaunliche ist. Is that as I was talking to them, I was thinking about Johnny Novakolo. Als ich mit den beiden gesprochen habe, habe ich über einen Johnny Novakolo nachgedacht. Yeah, an amazing thing about Johnny. Und das Erstaunliche an Johnny war, when we had youth group on Saturday night, also wir hatten auch Jugendgruppe am Samstagabend. You knew he was there when he was there. Und man wusste, wenn er da war, also als er da war, dass er he da war. Made himself known. Er hat es einfach bekannt gemacht, and dass er da war. Did something that was really, I mean, I really miss him. Und really ich vermisse ihn wirklich, weil er and hat das bewirkt. And there's some people that miss him still, I know. Und manche vermissen ihn immer noch. But he's a great example. Aber er ist ein großartiges Beispiel dafür, wie jeder Einzelne zum Charakter einer Gemeinde und zu diesem wunderbaren Charakter dieser Gemeinde beiträgt. That's a reflection of Christ. Und diese Gemeinde spiegelt den Charakter Christi wider. And every one of you and myself, und jeder Einzelne von euch, mich eingeschlossen, wir haben diesen Effekt. On the church. Diesen Einfluss auf die Gemeinde. We have that same effect in the people we're with. Wir haben diesen Effekt auf die Leute, die um uns herum sind. And you're missed when you're not there. Und ihr werdet vermisst, wenn ihr nicht anwesend seid. But there's something else, and this is so important. Aber es gibt noch etwas, und das ist sehr wichtig. Because what makes it all mean everything, was eben dem Ganzen eine Bedeutung gibt, is that God speaks to you and I. Ist die, dass Gott zu dir und zu mir spricht. And just as God speaks through everything we see here. Und so wie Gott zu uns spricht, durch all die Dinge, die wir hier wahrnehmen können. Here, und wenn man hierher kommt, kommt es einem so vor, als ob er einen direkt anschreit. Also wenn man sich diesen Berg, wenn man sich so einen Berg anschaut, denke ich zumindest an alle möglichen Versprechen, die Gott gegeben hat. In Psalm 19, you see this progression. Und im Psalm 19 sieht man auch eine Steigerung. Because you see, he talks about how God speaks through creation. Denn er spricht davon, wie Gott durch die Schöpfung spricht. But he goes into the next step. Aber er geht doch einen Schritt weiter. And that is in verse 7. Und das finden wir in Vers 7. Because he turns the corner and he makes it now more personal. Denn er macht die Kurve und macht's mehr persönlich. And I want to take one word and change it here. Und ich möchte ein Wort hier nehmen und ein bisschen verändern. Because you and I in the New Testament something's changed, something's different. Denn im Neuen Testament ist etwas anders geworden. And I will say this, the promises of the Lord are perfect. Die Versprechen des Herrn sind vollkommen. And they revive the soul. Und sie erquicken die Seele. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. The commandments of the Lord are right. Die Befehle des Herrn sind richtig. Bringing joy to the heart. Und sie erfreuen das Herz. The commands of the Lord are clear, giving insight. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. You see, it's no longer something very general. Seht ihr, es ist nicht sehr allgemein gehalten mehr. It's something unbelievably specific. Es wird auf jeden Fall sehr, in diesem Fall sehr spezifisch. And after the message, before we leave tonight. Und nach der Botschaft, bevor wir hier weggehen, we're gonna do something. Möchten wir etwas tun. We're gonna take a few minutes. Wir wollen uns ein paar Minuten Zeit nehmen. Und ich möchte euch liebevoll ermutigen und auch herausfordern, eine Zeit zu nehmen, um still zu werden vor Gott. Denn wie wir schon gehört haben, das Gebet ist unser Gespräch zu Gott. Aber Meditation ist Gott speaking to us. Ist dann, wenn er Gott zu uns spricht. And so tonight I want to take a few minutes. Und heute Abend möchte ich ein paar Minuten herausnehmen, so we can speak to God and pour out our heart. Dass wir zu Gott sprechen können, ihm unser Herz ausschütten and können. I want you to be courageous with him as a person. Und ich möchte, dass ihr mutig seid als Person mit ihm, because he is a person. Weil er auch eine Person ist. And then I want to challenge you. Und dann möchte ich euch herausfordern, ask him for something. Dass ihr ihn um ein paar Dinge bittet. And if you have notes, write it down. Und Wenn du Papier hast, dann schreib es einfach auf. Transfer it onto a piece of paper and make it very real. Bring es auf ein Blatt Papier und mach es konkret. Then spend the rest of the week when you have time by yourself. Und den Rest der Woche, wenn du Zeit für dich selbst hast, and listen to the Lord. Dann nimm dir diese Zeit und hör auf den Herrn. And let him speak to you. Und lass ihn zu dir sprechen. You see, God wants to speak tonight. Denn Gott möchte zu uns sprechen, heute Abend. And what really has blessed me so much, was mich also so sehr gesegnet hat, I'll be very candid with you, we're trying to put together this credit package for our house. Und ich möchte sehr offen sein, wir versuchen diesen Kredit zusammenzubringen für unser Haus. Und ich kämpfe schon so lange damit. Und so ist unser Finanzberater vorbeigekommen. Er ist auch ein gläubiger Mensch. Und ich habe gefragt, ehrlich, glaubst du jetzt wirklich, dass wir das hinbekommen? Ich war ohne Glauben. Und dieser Mann hat einfach so viel im Glauben ausgesprochen. Oh ja. Er hat gesagt, ja. Und ich, really? Wirklich? Oh yeah. Oh ja, sicher. Really? And it was like it started changing his confession. Und auf einmal hat sein Zeugnis, sein Bekenntnis, spoke faith to me. Hat mir Glauben zugesprochen. And it started changing me. Und es hat angefangen, mich zu verändern. You really think so? Glaubst du wirklich? Yeah. Wow. And you see, I just want to share that. Und ich möchte das gerne mit euch teilen. Because God wants to speak to us, weil Gott zu uns sprechen möchte. And then he wants to speak through us. Und dann will er auch durch uns sprechen. He wants to speak through you, maybe to someone here this week. Er möchte vielleicht durch dich zu jemand anderem in dieser Woche hier that sprechen. You'll speak a word in season to them. Dass du ein Wort zur rechten Zeit zu einer anderen Person sagst. And encourage them. Und sie ermutigst. They might come to you or you might see them. Vielleicht kommen sie zu dir oder du siehst sie. It might be that divine appointment. Vielleicht ist es eben gerade dieser göttliche Verabredungszeitpunkt. Und du sagst dann etwas. Und es führt dann vielleicht dann diese Person eben aus dieser Grube heraus in ein unglaubliches Leben. Gott möchte sprechen. Er möchte zu dir sprechen. Er möchte zu den Jugendlichen sprechen. Und auch zu den 9-Jährigen und 10-Jährigen. Zu euch möchte er sprechen. Er möchte sehr konkret, sehr echt sein. Er will das machen. Weil er das liebt, das zu tun. He's a person. Er ist eine Person. Now, when you get up in the morning, wenn du in der Früh aufstehst, or you have your time to pray, und du deine Gebetszeit hast, do you honestly think of him as a person? Denkst du wirklich, wenn du an Gott denkst, an ihn als eine Person? Or do you think of him as the mountain? Oder denkst du an ihn, als ob er ein Berg wäre? I mean, think about it. When you look at the mountain, you go, whoa. Wenn du dir den Berg anschaust, bist du erstaunt, riesengroß, wunderschön und stark. You think of all those things. Man denkt an all diese Dinge. And God is that. Und Gott ist so. But he's so much more than that. Aber er ist so viel mehr als he's das. Unbelievably personal. Aber er ist auch unglaublich persönlich. And I can tell you, und ich kann euch verraten, when I come to him, I expect him to be personal. Wenn ich zu ihm komme, dann erwarte ich, dass er mir persönlich begegnet. Because I realize something. Weil mir etwas klar geworden he ist, is a person. Dass er eine Person ist. He was like you and I. He walked the earth. Er war so wie du und wie ich. Er ist ja hier auf der Erde herumspaziert. He felt the same things we felt. Er hat die gleichen Dinge gefühlt, wie wir sie fühlen. That's what it speaks about in Hebrews. Das steht auch im Hebräerbrief. He was a man that was touched by the same feelings and hurts that we experienced. Er war ein Mann, der die gleichen Gefühle und die gleichen Emotionen hatte, wie wir sie erleben. He experienced rejection. Er hat da Zurückweisung erlebt. He probably burned his finger at one point. Wahrscheinlich hat er auch sich auch die Finger verbrannt zu irgendeinem Zeitpunkt. He was a carpenter. I would almost guarantee. Er war Zimmermann. Ich garantiere, dass er. He smacked his thumb with the hammer at least once. Sich irgendwann einmal, zumindest einmal, mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen hat. Like, you ever do that? Ladies, if you never do, how many guys have experienced that? How many ladies have experienced that? Yeah, it's no fun. Also das macht nicht Spaß. But to feel that. Aber einfach das zu spüren, that's how personal he is. Dass Gott so persönlich ist. And you see, we live in a time, und wir leben in einer Zeit, when everything is being thrown up in the air, wenn, wo alles in die Luft gewirbelt wird. I mean, if you spend too much time thinking about what's going on in the Middle East, ich meine, wenn man zu viel Zeit darüber verbringt, damit nachzudenken, was im Mittleren Osten vor sich geht, you can really, you know, it makes you wonder. Dann fängt man an zu wundern. Because is the Lord coming back soon? Und man fragt sich eben, ob der Herr bald wiederkommt. It seems like everything is putting itself together. Ich meine, es sieht so aus, als ob alles wirklich an seinen Platz gerät. We live in a world where the economy is so unstable. Wir leben in einer Welt, wo die Wirtschaft so instabil ist. And there's all kinds of changes going on. Und so viele everywhere. Veränderungen gehen vor sich überall. I mean, every time I hate looking at the price of fuel. Also ich meine, ich hasse das, den Benzinpreis zu beobachten. It just keeps on going up. Es geht immer nur rauf und rauf. But you know what? If we keep our eyes on those things, aber wenn wir unsere Augen auf diese Dinge gerichtet halten, it will kill us. Dann wird uns das töten. But you know, if we take our time with a very personal God, aber wenn wir uns die Zeit nehmen mit einem sehr persönlichen Gott, then he speaks, dann spricht er auch, he wants to speak, weil er sprechen and möchte. He wants to comfort. Und er will auch trösten. He wants to encourage. Und ermutigen. He wants to build us up. Und er will uns auferbauen. Let's read just a few more verses here. Wir wollen hier noch ein paar Verse lesen. I love what it says here. It says in verse 10. In Vers 10, ich liebe das, wie es hier steht. These promises are more desirable than gold. Hier steht Vers 10. They are more desirable. Mm-hmm. Sie sind, also Vers 11 im Deutschen, sie sind köstlicher, diese Versprechungen sind köstlicher als Gold. They're sweeter than honey. Und süßer als Honig. Even honey dripping from the comb. Und Honig sein, das tropfender Honig. And I love this because it says they are a warning to those who hear them. Sie sind eine Warnung für die, die sie hören. Actually, what, there's another definition for this word warning. Aber es gibt noch eine andere Definition für diese Warnung. It says when we obey these things. Wenn wir diesen Dingen gehorsam sind, dann bedeutet auch das hebräische Wort kann auch bedeuten, erscheinen lassen oder erleuchten lassen. Wenn wir glauben, dass Gott spricht und wir in dem gehen, dann leuchten wir. Und Leute sehen das. Und so spricht Gott durch uns zu ihnen. I mean, one of the things I love to do. Eine der Dinge, die ich liebe, zu tun. And it's almost like I challenge God to do this. Und es ist fast so, als ob ich Gott herausfordere God, in dieser Sache. I want to give something to my wife. Herr, ich möchte meiner Frau etwas geben. Please speak to me. Bitte sprich zu mir. Give me something to give to her, please. Gib mir etwas, das ich ihr weitergeben and so kann. And it's like it's great. Und das ist God's großartig. Honey, God spoke to me. This is really great. Liebling, es ist großartig. Gott hat zu mir gesprochen. This verse is awesome. Dieser Vers ist unpackbar. And I just see the smile on her face. Und ich sehe einfach dieses Lächeln auf dem Gesicht. Sag mir, erzähl mir. Because it I can sense it's strengthening her. Weil ich ja merke, dass es sie stärkt. And you can do that with your friends. You can do that with your children. Kannst du mit deinen Freunden machen oder auch mit deinen Kindern. Because that excitement you have for the promises of God. Denn die Begeisterung, die du hast für die Versprechen Gottes. I guarantee you won't hold it in. Ich garantiere dir, die wirst du nicht für dich behalten. You'll just wollen. Give it out. Das wirst du einfach weitergeben. And God wants you to do that. Und Gott will, dass du das tust. You see, I was thinking about Abraham, and we'll close in a minute. Ich habe über Abraham nachgedacht. Because God gave Abraham a promise. Weil Gott Abraham ein Versprechen gegeben hat. And he waited how many years to fulfill the promise? Wie viele Jahre hat er gewartet, um das Versprechen einzulösen? 70 years, 80 years, right? Vielleicht 70 oder 80 Jahre. Held on to something. Aber der hat festgehalten an etwas. And it took that long. Und es hat so lange gebraucht. And as I was driving down here, und als ich hierher gefahren said, bin, Lord, why? Habe ich gefragt, Herr, warum? Don't you understand? Sag, verstehst du nicht? He held on to that promise. Er hat sich an diesem Versprechen festgehalten. And it was a thing. That caused him to stay with me all that time. Es hat ihn dazu gebracht, dass er all diese Zeit an mir geblieben ist. It was like a rope to God. Es war wie eine Seilverbindung. And it's interesting with the rope. Was interessant an so einem Because Seil when ist, somebody when you have the rope tight, wenn du das Seil festhältst, just a little bit tight, nur ein bisschen gespannt, it's amazing because if somebody hits the rope, dann ist es so, dass wenn jemand da an das Seil anstößt, you feel it, dann spürst du das automatisch. But if the rope is loose, aber wenn das Seil so schlapp durchhängt rope, und jemand kommt am Seil an, you can't feel it. Dann spürst du das nicht. And I think about this rope, und ich denke an dieses Seil. And that's like the trials and the difficulties in our life. Und das sind so wie die Schwierigkeiten und die Herausforderungen in unserem Leben. Aber es spricht auch von dem Versprechen, das Gott uns gegeben hat, dass er in diesen Schwierigkeiten bei and uns ist. Two things that he does. Und es gibt zwei Dinge, die er tut. Because he keeps us sensitive to him. Also hält uns sensibel, was ihn betrifft. And also because we're holding on. Und weil wir uns daran festhalten. It strengthens us. Stärkt es uns. And many times we don't even realize it. Und oft merken wir das selbst gar nicht. That through the trials he puts in your way. Dass durch diese Schwierigkeiten, die dir in den Weg legt. So many times we look at it and say, why God? Why? So oft denken wir uns, warum? Warum passiert das jetzt? He says, I'm strengthening you. Sagt, ich stärke dich dadurch. And this is a great way to strengthen. Und das ist eine großartige Möglichkeit, dich zu stärken. You know, I might, if you're a teenager, I might give you a little brother and sister who you just do not like. Vielleicht bist du ein Teenager und ich gebe dir einen kleinen Bruder oder Schwester, die du wirklich nicht leiden kannst. Or you might not understand mom and dad. Oder vielleicht verstehst du deine Mutter und deinen Vater nicht. Or mom and dad might not understand you. Oder deine Eltern verstehen dich nicht. It goes both ways. Es geht in beide Richtungen. Or you might have a situation at work. Why? Oder vielleicht eine Situation an der Arbeit und sagst, warum ist das so? It's like you're hanging on to God. Und die ganze Zeit ist es so, dass du an Gott hängst. And then you look down after a while und dann schaust du spiritually, you look like Arnold Schwarzenegger. Und dann geistlich gesehen siehst du auf einmal aus wie Arnold Schwarzenegger. And that's the reason why. Das ist der Grund, warum and das so you, ist. And through that process you became sensitive to his voice. Und durch diesen Prozess bist du sensibel geworden, auf seine and Stimme you realize, zu achten. Wow, that's why. Und dann weißt du, ah, jetzt verstehe ich. You see, Pastor Rob said something last week and it blessed me so much. Pastor Rob hat letzte Woche etwas gesagt, was mich sehr gesegnet hat. He said, really, what should be happening in our lives? Er hat gesagt, was sollte in unserem Leben vor sich gehen? Is that the pulpit and what's being preached from the pulpit? Was vor sich gehen sollte, ist Folgendes, was von der Kanzel aus gepredigt wird. Should just be complementing what God is speaking to you already on a daily basis. Sollte nur das ergänzen oder bestätigen, was Gott zu dir auf einer täglichen Basis spricht. Thought, yes, that's so true. Er sagt, ja, genau das ist es. Das so ist when so you wahr. Come to church, dass du in die Gemeinde kommst, and you're asking God to speak to you through the pulpit. Und dass du dann Gott bittest, dass er durch dich, dass er durch das Pult zu dir spricht. And you realize, wow, God is already speaking to me that way. Und dir dann klar wird, Wahnsinn, Gott spricht ja schon zu mir auf diese Art und Weise. So persönlich ist er. So, tonight, also heute Abend this week, oder diese Woche I wanna challenge you. Möchte ich euch herausfordern. And you know how it is. Und ihr wisst ja, wie es ist. What you put into it, was man hineinlegt, you'll get out of it. Bekommt man auch wieder zurück. If you challenge God, wenn du Gott herausforderst, he's up to the challenge. Dann stellt er sich dieser Herausforderung. He is up to the challenge. Er stellt sich. Ask God for the impossible tonight. Bitte Gott um das Unmögliche heute Abend. Ask him for it. Bitte ihn darum. Be courageous. Sei mutig. And then wait throughout the week. Und dann warte die Woche über. And then let him speak to you. Und dann lass ihn zu dir sprechen. Okay, Eric, wanna come on up and we'll just sing a song, but we're not going to sing. He's just going to play. And I want you to take these few moments now. Und ich möchte, dass ihr während Eric spielt diese paar Momente Zeit nehmt. About 4 or 5 minutes. Ungefähr 4 oder 5 Minuten werden das sein. Father, Vater, Lord, you really want to speak to every one of us. Herr, du möchtest wirklich zu jedem Einzelnen von uns sprechen. Father, thank you that you speak through the beauty of these mountains. Vater, danke, dass du durch die Schönheit dieser Berge sprichst. And Father, thank you that you're so faithful to speak to us as a group, as a church. Und dass du so treu bist zu uns als Gruppe, als Gemeinde zu reden. Oh God, we want to ask you to speak to us now. Oh Herr, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns and we sprichst. Want to pour our heart out to you. Und wir möchten unser Herz vor dir ausschütten. Father, we pray that you be personal. Vater, wir beten, dass du persönlich wirst. Lord, we thank you. Danke, bless this time now. Segne diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Ich möchte den letzten Vers auch noch lesen, weil der so wichtig ist. Actually, I want to read the last few verses. Oder die letzten paar Verse. Verse 12. Von Vers 12 an. How can I know all the sins Vers 13. Lurking in my heart? Wer kann merken, wie oft er fehlet? Cleanse me from these hidden faults. Verzeih mir die verborgenen Sünden. Don't be afraid to just give it all to God. Hab keine Furcht, es alles zu Gott zu bringen. Then he says in verse 13, keep me from deliberate sins. Don't let them control me. Then I will be free of guilt and innocent of great sin. Verse 13. Mm-hmm. It's different. Say again. Keep me from deliberate sins. Bewahre mich also vor vorsätzlichen Sünden. Don't let them control me. Lass nicht zu, dass sie mich kontrollieren. Then I will be free of guilt. Dann werde ich frei von Schuld sein. And innocent of great sin. Und unschuldig sehr großer Sünde. Do you see how he started and he talks how general? Seht ihr, wie allgemein er beginnt? And then he, in the middle of this psalm, und dann in der Mitte des Psalms spoke about the words and the promises and the commandments. Über die Worte und die Gebote und diese Dinge spricht. Now he's very personal. Und jetzt wird es sehr persönlich. Then he says this in verse 14. Und dann sagt er das in Vers 15. May the words of my mouth, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes, and the thoughts or meditations of my heart be pleasing to you. Und auch das Gespräch meines Herzens vor dir. O Lord, my rock and my redeemer. Herr, mein Fels und mein Erlöser. You see, like we said, prayer is us giving things to God. Wie wir gesagt haben, das Gebet ist dann, wenn wir Dinge zu Gott bringen. Meditation is God giving things to us. Und Meditation bedeutet, dass Gott uns Dinge schenkt. And God wants to give to us. Und Gott möchte uns etwas geben. And his words, und seine Worte are unbelievably powerful. Sind unglaublich kraftvoll. And so that's what this is about. Und darum geht es. Let him be personal to you. Lass es für dich persönlich werden. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. And we commit this time to you now. Und wir befehlen dir diese Zeit an. For each one here. Für jeden Einzelnen Lord, hier. You know exactly. Herr, du weißt ganz genau. The answer to every prayer. Die Antwort auf jedes gesprochene Gebet. Father, I just pray, we pray. Und Vater, wir beten. That you would honor each one. Dass du jeden Einzelnen ehrst. That are really asking for a miracle from you. Der wirklich innerlich um ein Wunder von dir bittet. Father, speak to them now. Vater, sprich zu ihnen jetzt. We love and we praise you. Wir lieben dich, wir preisen dich. And we thank you. Und wir danken dir. And just slip your hand to the Lord and thank him. Gebt einfach eure Hand zum Herrn. Or just thank him any way you want. You don't have to raise your hand. Dankt auf jede erdenkliche Weise, wie ihr das könnt und machen wollt. But tell him thank you. Aber sagt ihm Danke dafür. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, God. We love you and we praise you. Lieben dich, wir preisen Jesus dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you.